David Lindsay und ich fuhren den Persischen Golf hinauf, sahen uns Basra und Bagdad an und dampften den Tigris aufwärts. Die Nacht brach herein. Trotzdem bestand Lindsay darauf, an Land zu gehen und die Zelte aufzuschlagen. Ich hatte keine rechte Lust dazu, konnte ihn aber nicht gut allein lassen. Die Bemannung des Dampfbootes bestand aus 4 Leuten. Das kleine Fahrzeug sollte mit Tagesanbruch nach Bagdad zurückkehren. Und so fasste der Engländer gegen meinen Rat den Entschluss, alles, auch die 4 Pferde, die er in Bagdad gekauft hatte, auszuladen. Nach 2 Stunden waren die Zelte aufgerichtet und zwischen ihnen und dem Ufer wurden die Pferde angepflockt. Wir teilten die Wachen ein und gingen schlafen. Plötzlich wurde ich am Arm gerüttelt. Lindsay stand vor mir. Sir, wacht auf! Was ist? Ist was geschehen? Ja. Was? Not good. Unangenehm. Wie? Pferde fort. Die Pferde haben sich losgerissen? Weiß nicht. Waren die Pferde nicht da, als ihr die Wache übernahmt? Yes. Aber ihr habt doch gewacht. Yes. Wo denn? Dort, auf dem Hügel. Ja, ziemlich entfernt von unseren Zelten. Ist wohl ein Ruinenhügel. So. Hingegangen wegen Fowling Bull. Und als ihr jetzt zurückkehrtet, waren die Pferde fort. Yes. Da gehen wir hinaus. Vielleicht finden wir noch Spuren. Oh yes, we will see. Die Enden der Leinen hängen noch an den Pflöcken. Die Tiere sind losgeschnitten worden. Von wem? Von Dieben. Von Dieben? Very well. Wo sind sie? Was weiß ich. No, ich auch nicht. Es ist noch keine Stunde seit dem Diebstahl. Die Spuren sind noch gut zu erkennen. Ah, ihr seid Präriejäger gewesen. Exzellent. Spuren finden, nachlaufen, totschießen. Großartig. Oh, ich bezahle gut. Very good. Ich erkenne die Spuren von 6 Männern. 6? Wie viele wir? 2. Wer? Denn 2 von unseren Männern müssen bei den Zelten zurückbleiben. Well? Und das Boot bleibt auch liegen, bis wir zurückkehren. Well, das will ich unseren Leuten befehlen und dann fort. Seid ihr ein guter Läufer? Weshalb gehe ich an Tigris? Laufe gut, laufe wie ein Hirsch. Wir kombinierten, dass die Diebe einen Umweg machen würden und nur einstweilen nach Westen gegangen waren, weil sie über den Fluss mussten und sich bei dem Hochwasser mit den fremden Pferden nicht an jeder beliebigen Stelle hineingetrauten. Sie würden also eine Furt suchen und dann wieder die alte Richtung einschlagen. Wir schwammen hinüber und erkletterten einen Hügel. Aber soweit wir sehen konnten, war kein lebendes Wesen zu entdecken. Nothing. Nichts. Miserable. Ich sehe auch nichts. Aber wir haben immer noch Zeit, Diebe zu verfolgen, hier entlang am Fluss. Ich kehre nicht eher um, bis wir die Tiere wieder haben. Ihr müsst bei den Zelten bleiben, bei eurem Eigentum. Ha, wenn fort, dann Neues kaufen. Abenteuer gern bezahlen, very gern. Sir David. Ja? Bewegt sich dort nicht etwas? Wo? Da, in dieser Richtung. Yes, hinter dem Gestrauch. Kommt auf uns zu. 6 Reiter. Das scheinen wirklich Diebe zu sein. Ja, und da sind ja auch unsere 4 Pferde. Ah, ihr guter Präriejäger. Habt recht gehabt. Sir Emery, mir viel erzählt von euch. Oh, ihr müsst bei mir bleiben. Ihr werdet gut bezahlen. Ja. Schießt ihr sicher? Ziemlich. Kommt, wir müssen uns noch etwas zurückziehen, damit sie uns nicht bemerken. Lasst uns noch weiter südlich gehen. Dort tritt der Hügel so eng ans Wasser heran, dass für die 6 ein Entkommen unmöglich ist. Well. Und ihr verbergt euch hier im Schilf und lasst die Diebe vorüber. Am Ausgang dieser Enge krieche ich hinter die Mimosen. Und wenn die Diebe zwischen uns sind, treten wir beide vor. Oh, yes. Ich schieße aber allein, da ich mich vielleicht besser nach den Umständen zu richten verstehe. Gebraucht ihr euer Gewehr nur auf meinen Wink oder wenn ihr in Gefahr kommt. Well. Oh, fein. Very fine. Precious Abenteuer, hä? Er verschwand im Schilf und ich suchte mir meinen Platz. Bereits nach kurzer Zeit hörten wir Hufschlag. Sie kamen vorbei, an Lindsay vorüber, ohne böse Ahnung, ohne sich umzusehen. Dann sah ich den Engländer aus dem Schilf auftauchen und trat vor. Die Araber hielten im Augenblick ihre Pferde an. Die Büchse hängte ich mir über die Schulter und nur den Henry-Stutzen hielt ich in der Hand. Assalamu alaikum! Alek, was tust du hier? Ich warte auf meine Brüder, die mir helfen sollen. Helfen? Ja. Wieso? Du siehst, dass ich ohne Pferde bin. Wie soll ich durch die Wüste kommen? Du hast 4 Tiere übrig. Was wollt ihr? Unsere Pferde, die ihr bei Tagesanbruch gestohlen habt. Ihr seid verrückt. Wenn wir euch die Pferde genommen hätten, so hättet ihr uns nicht zu Fuß einholen können. Meinst du? Wir haben gewusst, dass ihr am Fluss einen Umweg machen würdet. Wir sind herübergeschwommen, um euch zuvorzukommen. Ihr habt euch allerdings täuschen lassen. Ich will kein Blut vergießen. Also gebt freiwillig die Pferde zurück. Dann könnt ihr gehen, wohin ihr wollt. Ihr seid 2 Männer, wir sind 6. Aus dem Weg! Aber ihr habt keine Gewehre. Platz! Dann knallt's! Sir David, packt unsere Pferde auf! Galopp! Prächtig! Schönes Abenteuer! 100 Pfund wert! Wir 2, sie 6. Wir haben unsere 4 Pferde zurück und sie verloren noch 2 obendrein. Ist ein Glück, dass es so abgelaufen ist. Wir konnten ihre Verwirrung ausnutzen. Well. Und ein Glück, dass unsere Pferde nicht scheu geworden sind. Sonst wären wir nicht so schnell weggekommen. Ja, ich hätte noch leicht ein Geburtmesser abbekommen können. Machen wir auch Umweg oder reiten wir geradeaus? Wir kennen unsere Pferde. Der Übergang über den Fluss wird gelingen. Oh, viel Abenteuer, viel Ruinen finden, viel Ausgraben. Ausgezeichnet, exzellent.